3. Sätze als Wörter lernen. Sprechen Sie laut nach. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Und wie heißen Sie? Und wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Und woher kommen Sie? Und woher kommen Sie? Ich komme aus Russland. Ich komme aus Russland. Ich heiße. Wer ist das? Wer ist das? Und wer ist das? Und wer ist das? Das ist die Deutschlehrerin. Das ist die Deutschlehrerin.